roten Tanz. Geblendet von der Lüge, die Jahrzehnte schon besteht. Am jüngsten Tag zerbricht, wir sind die Letzten. Die Letzten.